free audio post-production by Alphonic.com. You know what? Or die. Die Hardcore Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo. Hallihallo, willkommen. Hier ist DIY or Die mit der Juli-Ausgabe. Und bevor ich euch erzähle, was wir als Intro gehört haben, muss ich sofort loswerden, dass wir 17-jähriges Jubiläum haben. Oha. Ja, ich kann es immer nicht fassen, wenn mir auffällt, wie lange wir das schon machen. Manchmal haben wir es auch vergessen. Ich kann mir auch immer nicht merken, ob wir im Juni oder im Juli on air gegangen sind. Es war aber im Juli und es ist jetzt 17 Jahre her. Und an dieser Stelle Grüße und danke an alle, die hier irgendwann mal jemals dabei waren, weil es waren ja doch im Laufe der Zeit unterschiedliche Leute, die hier mal für kürzer oder auch länger Station gemacht haben. Ja. Coole Sache. Wir sind immer noch da. Und ihr habt gerade als Intro Ripcord gehört, und zwar den Song Existence Without a Cause und davor den Song Cross Culture. Beide Songs sind von ihrer LP Poetic Justice, die 1988 auf ihrem eigenen Label Raging Records erschienen ist. Ripcord waren aus Weston-super-Mare, UK. Ich finde diesen Namen total spitze. Super-Mare. Es ist nicht nur ein Nightmare, es ist auch noch ein Supermare. Das war zumindest die Assoziation, die ich sofort hatte. Und es ist grob in der Nähe von Bristol, musste ich nachgucken, weil ich das nicht kannte. Anni hatte in der letzten Sendung ein kleines UK-82-Set zusammengestellt. Und von genau diesen Bands beeinflusst haben sich 84 Ripcord gegründet. Politischer Hardcore-Punk, der noch thrashiger und schneller und härter und alles sein wollte als die UK-Bands zuvor. Und auch als die US-Bands, von denen sie ebenfalls beeinflusst waren. Vor allem so Boston-Hardcore wie zum Beispiel SSD. Von Ripcord gibt's aktuell auf La Vida Es Un Mus eine Wiederveröffentlichung von ihrer 86 erschienen Flexi, The Damage Is Done. Die ist auf jeden Fall noch eine ganze Spur stumpfer und roher, allerdings auch sehr geil. Und ja, es ist insgesamt auf jeden Fall eine Band, die dann wiederum selber sehr, sehr einflussreich für nachfolgende Hardcore- und Grindcore-Bands war. Und ihre dritte LP, Poetic Justice, finde ich auf jeden Fall mega gut und daher volle Empfehlung. Ein bisschen was Aktuelles habe ich jetzt auch mit dabei. Wir bleiben auch beim Hardcore-Punk, der ziemlich schnell, ziemlich roh und ziemlich hart ist. Und ihr hört jetzt Krieg von Gewalt bereit und danach erzähle ich euch noch ein bisschen was dazu. Bitteschön, der geht so. Das war Krieg von Gewaltbereit aus Leipzig und die haben unlängst ihre zweite EP rausgebracht. Die nennt sich dann auch einfach EP2. Sechsmal In Your Face Hardcore Punk mit einer saucoolen Gitarre. Und erschienen ist die 7-Inch auf Upfire Records. Und wir hören jetzt noch einen zweiten Song von dieser EP und zwar Hinter Mauern. Gewaltbereit geht so. Fuck. So, jetzt schalten wir ein bisschen den Gang zurück. Ich muss jetzt hier nämlich irgendwie so einen Übergang machen, weil es dann auch noch poppiger wird und hymnischer vor allem. Mhm. Hymnischer ist, glaube ich, das wesentliche Schlagwort. Jetzt aber erstmal zu meiner nächsten Vorstellung. Und zwar habe ich noch die LP Favorite Season von Cirque de la Merde aus Innsbruck dabei. Die LP kam letztes Jahr raus auf King Records, No World Records und Keep It a Secret Records. 10-mal abwechslungsreicher Hardcore-Punk mit sowohl deutschen, russischen und auch englischen Texten. Zwischen etwas moderateren und auch schnelleren Parts. Und ihr hört jetzt von der Favorite Season LP Eternal Sparkle, Cirque de la Merde. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 und das waren gerade Cirque de la Merde mit dem Song Eternal Sparkle. Und jetzt macht Andi weiter. Genau, ich habe tolle Platten heute dabei und Jessie hat ja schon angekündigt, es wird um einiges poppiger. Und das passiert jetzt schon gleich mit der nächsten Platte, die ich dabei habe. Es wird nicht nur poppiger, es wird funkiger, es wird aber auch bleibt aber auch im Hardcore verhaftet, also es wird alles jetzt geben. Und zwar habe ich eine Platte dabei von einer Band, die ich, die ja schon öfters Thema war und oft in Superlativen von mir besprochen wird, nämlich Big Boys. Big Boys, Austin, Texas, eine der legendären Hardcore-Punk-Bands der 80s in Texas. Nachdem jetzt auf Touch and Go die ersten drei LPs wieder veröffentlicht wurden und zugänglich gemacht wurden, hat sich nun endlich auch jemand mal an die EPs rangemacht. Und zwar die selbstbetitelte, manchmal wird sie auch Fredcars EP genannt von 1980 und die Fun Fun Fun EP wurden jetzt auf LP wieder veröffentlicht. Auf der einen Seite die die Fredcar 7-Inch und auf der anderen Seite die Fun Fun Fun 12-Inch. Die Fun Fun Fun wurde übrigens auch vor, glaube, 10, 15 Jahren noch schon mal wieder veröffentlicht. Die Fredcar 7-Inch dagegen nie. Also es gibt zwar schlechte Bootlegs mit falschen Songs drauf, aber die wirkliche Wiederveröffentlichung von der 7-Inch hat es nie gegeben und dementsprechend ist es auch so ein wirklich total bescheuertes Sammlerstück. Also ich glaube, wenn man die haben wollte, im Original geht es bei 1.000 Euro los, wenn überhaupt. Also es ist wirklich absurd dafür, dass es eine selbstveröffentlichte DIY-Punk 7-Inch der Zeit war. Also ich denke, das war nicht im Sinne, ohne die Big Boys zu kennen, es war nicht im Sinne der Big Boys, dass man ihre 7-Inch heute für 1.000 bis 2.000 Euro erwerben kann. Wie auch immer, jetzt ist das vorbei. Jetzt gibt es die erste 7-Inch, die Fredcar wieder. Wie ich schon sagte, 1980 ist sie im Original erschienen. Dann kam die LP und dann gab es die Fun Fun Fun 12-Inch. Auf der ersten 7-Inch habe ich zwei Songs ausgesucht. Einmal Fredcar, das ist gleich der Opener, und Heartbeat. Da hört man schon ganz gut, wie unterschiedlich die Big Boys vom Sound waren. Also wirklich schon so leicht angefangter Punk trifft auf Pop. Und danach habe ich mir noch einen Song von der Fun Fun Fun ausgesucht. Den hört ihr auch gleich im Anschluss, nämlich Apolitical. Und das ist ein waschechter, astreiner American Hardcore Song. Also Big Boys konnten alles. Und das hört ihr jetzt. Ihr hört Fredcar, dann Heartbeat und dann Apolitical. Und ich sollte noch erwähnen, wo diese Platte erschienen ist, nämlich auf Strange Club, einem Label, was mir bisher kein Begriff ist. Ein kalifornisches Label. Aber wenn die das veröffentlichen, scheinen sie ja cool drauf zu sein. Es folgen kommen die Big Boys. To kill some Francis. Get him! Strands and tattoos. heartbeat, I'm talking. Your heartbeat, I'm watching. Your heartbeat, I'm talking. Your heartbeat, I'm watching. Your heartbeat, I'm talking. Your heartbeat, I'm watching. Your heartbeat. Retaliation as it changes, glory voice and lyrical names. And your success will sway the truth. You think there's something you can do? I'm a political, I'm a political. I don't care how sour talk and blow. It's a fight on the world and waking there with all his plans. Just another yet for me. I'm a political, I'm a political. It's hard for me to take a stand when everyone has got the plans to push somebody on the wall. Just a game on the ball. I'm a political, I'm a Yes, das waren Big Boys. Drei Stücke von den Big Boys habt ihr gehört. Die drei Songs gibt es auf der Fun Fun Fun Fred Cars Zusammenstellung, also die ersten beiden EPs auf einer LP. Auf Strange Club ist das erschienen. Big Boys, absoluter Skatepunk-Kult aus Austin, Texas. Weiter geht's mit Anarchopunk. Gewisserweise sind ja Big Boys auch Anarchopunk. Jetzt wird's aber musikalisch auch Anarchopunk. Und zwar eine Band, über die ich natürlich auch ein bisschen was erzählen möchte. Passion Killers. Passion Killers waren aus... ich habe es mir notiert, einen Ort, den ich nicht kannte, aus Barnsley und waren ein Trio Anfang bis Mitte der 80er. Das Label Sealed Records hat jetzt das Demo von 1983, They Kill Our Passion with Their Hate and Wars, wieder veröffentlicht. Übrigens, Demo-Tapes, ein Sublabel von La Vida Es Un Mus hat genau dasselbe auch schon mal veröffentlicht, und weil meines Wissens Sealed ja auch ein bisschen mit La Vida Es Un Mus zusammenarbeiten, scheint es jetzt wieder eine Reissue zu geben, und darüber kann sich jeder freuen, denn das ist wirklich extrem cool, was ihr da hören werdet, Passion Killers. Vielleicht noch zur Einordnung von Passion Killers. Die haben neben diesem Demo-Tape auch noch andere Tapes, unter anderem auch ein Split-Tape mit Chumbawamba. Und später haben auch die drei Leute von Passion Killers dann auch sich Chumbawamba angeschlossen. Also das ist so, man könnte sagen, Proto-Chumbawamba, obwohl es sie auch schon gleichzeitig zu Chumbawamba gab. Also so, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da personelle Überschneidungen. Es ist aber deutlich punkiger als Chumbawamba. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was. Ich habe mir zwei Songs ausgesucht. Ihr hört jetzt gleich den Opener, The Fighting Carries On, von Passion Killers, Anarchopunk aus Barnsley, UK. Das waren Passion Killers mit The Fighting Carries On von der They Kill Our Passion With Their Hate and Wars Demo-Tape, wieder veröffentlicht auf Sealed Records. Genau, ich habe vorher schon ein bisschen was über die Band erzählt und auch ein bisschen, wo die Band so Anarcho-Punk-Szene-mäßig unterwegs war, in welchem Umfeld. Auf jeden Fall echt ein cooles Stück Anarcho-Punk-Geschichte, was jetzt wieder zugänglich ist. Wie übrigens so vieles auch auf Sealed Records, wo ja wirklich immer wieder coole, unentdeckte Punk, Anarcho-Punk, UK-Sachen veröffentlicht werden. Also da hatten wir auch schon einige Sachen in der Sendung von Sealed, oder? Nicht nur UK, also auch US, also alles Mögliche. Also ich freue mich, wenn da noch mehr erscheint. Weil die Songs so schön poppig sind, habe ich einen zweiten noch ausgesucht von Passion Killers. Ihr hört jetzt noch den Song Going Too Fast. Der ist auch auf dem Demo von 83. Und ich möchte noch erwähnen, dass der letzte Song auf dem Demo Start Again auch auf dem Bullshit Detector Sampler 2 ist, also dem einem der Crass Sampler. Nur einfach so als Notiz für zum Mitschreiben. Genau. Ihr hört Going Too Fast von Passion Killers UK Anarcho-Punk auf Sealed Records. The place is speeding up, can't keep up with today. As plastic nature chose to reave on wildlife days ago, the men in white in laboratories know life is going too slow. The air's polluted, the false and ill, the factories churn out waste. We chant to get out, be free again, but it gets blown in our face. The sliding inside the nuclear dumps take place on pastures green. Rivers are a shade of red and fish cannot be seen. A rotting, tossing, decaying land, a composing, it can't last. Dreams have turned to nightmares, it's going much too fast. Das waren Passion Killers mit Going Too Fast von der They Kill Our Passion With Their Hate and Wars Demo-Tape Wiederveröffentlichung auf Sealed Records. So, das war's mit meinen, in Anführungsstrichen, Neuvorstellungen, also Reissues und so weiter. Und jetzt habe ich noch drei Platten dabei. Und ich will erstmal erzählen, warum ich sie dabei, wie ich darauf gekommen bin, sie mitzunehmen. Und zwar war ich gestern auf einem interessanten Konzert. Ich habe es Jesse schon erzählt. Ich wollte gerade sagen, Andi, kommst du denn darauf, diese genau. Platten heute mitzunehmen? Ja, genau. Und zwar war ich auf einem Konzert von einer alten südkalifornischen Band, nämlich DI aus Fullerton, Orange County. Und die sind gerade auf Europatour. Und jetzt kann man natürlich streiten, ob man sich 2025 noch eine, ich habe es vorhin bezeichnet, als eine Coverband mit dem Originalsänger noch angucken muss, sollte, braucht. Aber wenn man abstellt, dass da vier ältere Dudes, und mit Dudes meine ich auch Dudes, auf der Bühne sind und man sich einfach über diese alten kalifornischen Punk-Hits freut, kann man da sehr viel Spaß haben. Wir haben auch vorher, das ist so transparent möchte ich sein, auch sehr so professionell, über auch Sinn und Unsinnigkeiten und dieser Reunions und alte Bands spielen wieder. Ja, und ich sehe das auch so, auch wenn ich gestern viel Spaß hatte und deswegen auch die Platten mitgenommen habe. Es ist natürlich albern. Ich meine, man hat dort Ü50 im Falle vom Sänger Casey Royer, Ü60 Leute, die absolut infantile Deppen-Punk-Songs vortragen. Es ist schon manchmal am Rande des Fremdscharms gewesen, wenn man objektiv draufblickt, aber wenn man nicht objektiv ist und einfach nur California Punk feiern will, dann war das schon geil. Also ich hatte sehr viel Spaß. Und es ist natürlich auch, um auch nochmal kurz DI einzuordnen, für die jetzt vielleicht DI nicht kennen. Viele von euch kennen mit Sicherheit Adolescence und Casey Royer, der Sänger, der von DI und auch der Gitarrist von Adolescence, Rick Agnew, haben, nachdem sich Adolescence nach ihrem legendären blauen Album aufgelöst hat. Der hat bei Adolescence Drums gespielt, meinst du? Ja, genau. Also der Sänger von DI war nicht der Sänger von Adolescence, sondern er war der Schlagzeuger von Adolescence. Vielleicht habe ich das etwas missverständlicher erklärt. Auf jeden Fall Casey Royer, der Sänger von DI, und Rick Agnew, der Gitarrist von Adolescence, die haben sich dann zusammengefügt, als Adolescence aufgehört haben, und DI gegründet. Und zum Beispiel die erste EP von DI, die selbst betitelt ist, manchmal wird sie auch Team Goon genannt, bin mir da immer nicht so ganz sicher. Das sind, was ich im Internet gelesen habe, alles ausrangierte Adolescence-Songs aus der damaligen Zeit. Also unter anderem ist auch Richard Hung himself auf dieser ersten Veröffentlichung. Von dem gibt es auch eine Adolescence-Version und. Also in dem ganzen Kontext kann man DI sehen. Zusätzlich ist Casey Royer eine durchaus interessante Figur in der frühen Orange County Punk-Szene. Er war ursprüngliches Bandmitglied und auch Bandgründer und auch Namensgeber von Social Distortion, hat aber nie was mit denen aufgenommen, sondern war wirklich nur meines Wissens Proberaummitglied. Vielleicht hat er mal ein Live-Konzert gespielt, aber er war nur anfangs dabei, hat auch mal kurz bei Agent Orange in den 80s gespielt. Also er war sehr umtriebig und genau, also durchaus viele Überschneidungen zu dem ganzen, ja, mega geilen Orange County-Kram. Und natürlich auch darf, wenn man über DI redet, auch Rick Agnew nicht fehlen, der ja nicht nur bei Adolescence, sondern auch bei Christian Death, aber eben auch bei DI maßgeblich dieses prägnante, geile, auch irgendwie simple Gitarrenspiel in die Songs mit reingebracht hat. Also es ist schon echt in einer Reihe mit diesen anderen Bands zu nennen. Jetzt kommt aber mein Aber. Man merkt, dass die Zeit schon etwas fortgeschritten ist. Während ich finde, dass bei so einer Platte wie dem blauen Album von Adolescence oder auch bei der Solo-LP von Rick Agnew schon noch, ja, eine gewisse Melancholie und Düsternis und auch Verzweiflung dabei ist, nimmt bei DI schon immer mehr so ein California-Fun-Punk-Surf-Dude-Sound und auch Spirit irgendwie Einzug. Und es sind tolle Songs, aber das ist schon manchmal ein bisschen cheesy bis doof. Nichtsdestotrotz sind es alles krasse Hits. Es ist extrem gut produziert, extrem gut gespielt, extrem gut gemacht. Es sind auch mal immer wieder auch düstere Songs. Zum Beispiel, ihr werdet jetzt gleich Richard Hung himself hören. Der hat, wie ich finde, schon auch so noch ein bisschen so L.A. Death Rock Momente mit drin. Also da denke ich, wird viel auch Rick Agnew seine Finger mit dem Spiel gehabt haben. Genau, ein paar Songs kennen manche Zuhörer und Zuhörerinnen von euch vielleicht auch von dem Rick Agnew Solo-Album. Also die hier wurden dann auch von DI nochmal eingespielt. Einen werde ich später auch auflegen. Also ja, also es ist interessant. Es fällt schon in meiner Hitlist unter Bands wie Adolescence, Rick Agnew, frühe Social Distortion, Agent Orange runter. Aber wenn... Genau, ich möchte sie nicht missen und sie gehören definitiv zum Kanon, wenn man mal so sprechen möchte. Und wenn euch langweilig ist und ihr Lust habt, das euch anzugucken, es ist gutes Entertainment. Es geht viel um Fun und es wird auch sehr viel Quatsch über Kalifornien geredet. Also wenn man da so ein bisschen so ein Fable bis Fetisch dafür hat, dann hat man da wirklich seinen Spaß. Genau. Möchtest du noch etwas sagen zu DI oder zu der Thematik Orange County? Nee, später ja dann vielleicht, ja. Wenn dann noch Zeit ist. Wenn dann noch Zeit ist, genau. Okay, dann Wir hören jetzt erstmal Songs. Ich habe drei Songs ausgewählt von den ersten drei Platten. Wir starten mit dem vorher schon genannten Richard Hung Himself, was ein sehr düsterer Song ist. Danach hören wir Falling Out. Das ist eine neue Version von dem Rick Agnew-Song. Der ist sehr cool. Und dann vom dritten Album, was eigentlich so das Beste und Bekannteste ist, Horse Bites, Dog Cries, hören wir den Mega-Hit Johnny's Got a Problem. Ich möchte nur mal kurz auch noch erwähnen, bevor es losgeht, dass alle Cover-Artworks brutal hässlich sind. Absolut. Ja, also das ist wirklich, weiß nicht, was sich da Punks dabei gedacht haben. Ihr hört jetzt dreimal die Eye, Old School Fullerton Punk. Viel Spaß. Your answer is non sequitur. Chickens as they regress to the womb. No future. No future. Johnny's got a problem and he's out of control. Johnny's got a problem and he's out of control now. Johnny's got a problem and he's out of control. Johnny's got a problem, he's out of control. Jawohl, hier ist immer noch DIY or Die. Das waren jetzt dreimal DI aus Orange County, Kalifornien. Ihr habt gehört Johnny's Got a Problem vom dritten Album, davor Falling Out vom zweiten Album und davor Richard Hung Himself von der ersten Veröffentlichung von DI. Die sind gerade auf Tour. Ich habe vorhin schon berichtet. Genau. Und jetzt geht's nochmal weiter mit dem Genre. Jesse übernimmt. Nicht nur mit dem Genre, sondern ganz spezifisch mit noch mehr Rick Agnew. Weil Andi jetzt eben gerade so viel von DI vorgestellt hat, habe ich mir gedacht, dann können wir jetzt hier auch noch ein Rick Agnew Special draus machen. Fast. Zum Jubiläum kann man das, finde ich, machen. Zum DIY or Die Jubiläum. Das ist eine gute Begründung. Ja. Sie ist mega random, aber es ist super gut. Genau. okay, und auch Casey Royer. Genau, Andi hat es gerade schon erwähnt, vor DI gab es Adolescence, die hatten sich 1980 gegründet und von der 81 auf Frontier Records erschienenen Self-Titled LP beziehungsweise dem blauen Album hört ihr jetzt nicht Amoeba und ihr hört auch nicht Kids of the Black Hole, obwohl das mega Überhammer-Hits sind, sondern ihr hört den Song Creatures und dann sage ich noch mal was. Genau. Erstmal den Song. Creatures von Adolescence. I'm not accepted by my peers. So what? I could care less about the queers. They're fucked. The chicks are high, full of cheers. Pleasers. They said I'm so I drop my tears. Teasers. I hate them all. Creatures. I hate all them. Creatures. I hate them all. Creatures. I do not act or just the same. Hopeless. I do not fit inside the frame. Our class. I can't see that they are lame. No heads. And then the subjects of my game. I hate them all. Creatures! Das waren Adolescents mit dem Song Creatures und der, wie ich sie ja nenne, Rick Agnew Sirenengitarre. Anni hat gerade noch gesagt, was DI eigentlich heißt. Möchtest du es vielleicht den ZuhörerInnen auch noch sagen? Ja, das hat den super coolen Namen Drug Ideology. Ich glaube, der Name war stellenweise auch bei der Band Programm. Das könnte ich mir gut vorstellen und es passt auf jeden Fall auch zu deiner Story vorhin. Wollten wir auf jeden Fall auch noch als Notiz zum Mitschreiben hier kurz erwähnt haben. Ja, und jetzt geht's, wie gesagt, weiter mit Rick Agnew. Wie vorhin auch schon mal erwähnt, Rick Agnew hatte 82 auch auf Frontier Records ein Solo-Album veröffentlicht, das heißt All By Myself. Es ist die absolute California Surf Opera schlechthin. Es ist mega cheesy. Hat aber das auch von Andy vorhin schon beschriebene, und da würde ich das einfach nochmal genauso wiederholen, irgendwas melancholisch Sehnsüchtiges teilweise. Es ist einfach nur over the top. Allerdings auch im allerbesten Sinne. Ja, das ist. Es ist mega hymnisch, es ist mega geil, so cheesy es auch ist. Und von diesem Song hört ihr gleich Surfside. Wir lassen es dann einfach auslaufen. Wenn ihr die Playlist nachlesen wollt oder auch vergangene Sendungen nachhören wollt, dann könnt ihr das auf unserem Blog diyordie-radio.blogspot.com. Da findet ihr das immer. Die aktuelle Sendung dauert immer ein paar Tage, aber ansonsten findet ihr da alles, was wir bisher so veröffentlicht haben. Wenn ihr doch nochmal nachgucken wollt, welcher Song war das jetzt, welche Band war das jetzt, wie auch immer. Und es gibt es jeden vierten Montag im Monat hier auf Radio Z auf der 95,8. Und dann würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns. Das war DIY or Die. Ja, danke fürs Zuhören. Mit dem Rick Agnew Special mit Andy und Jess. Yes. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Surfside. Viel Spaß! Destructive way. No longer do the flames burn from the hell that we Free audio post-production by Alphonic.com.